singen muss, nach der ich pfeifen muss und tanzen muss und springen muss, die man beim ersten Ton versteht, weil sie jedem in die Beine geht. Hey, hey, hey, eine Melodie, die mich so selig macht. Wenn ich sie höre, habe ich immer an das Glück gedacht. Ach, bitte sag mir, liebte sie, meine kleine Lieblingsmelodie. Manchmal, wenn mein Herz aus irgendeinem Grunde weint, tröstet mich sofort mein allerbester guter Freund. Und das ist meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich pfeifen muss und tanzen muss und springen muss. Mehr als die schönste Rhapsodie, die Rili-Rili, lieb ich meine kleine Melodie. Tanzen muss und springen muss. Mir lasst die schönste Rhapsodie. Diri li li li. Lieb ich meine kleine Melodie. Hey, hey, bibi, riddle, la, du, doodle, da, das, skiff, skiff, skadadiddle, da, jo.